Miami Punk, The Complete DLC. Hörspielspiel von Juan S. Guse. Drittes Abenteuer. Das ist nicht die Wahrheit, das ist Sand. Episode 9. Die Quelle. Endspurt. Du und Javier, ihr habt euch am Ausgang von UG6 getrennt. Auch wenn ihr euch an den Händen hieltet, konntet ihr euch nicht sehen. Müde und zermürbt betrittst du das Stockwerk alleine. Das Licht deiner Lampe wird verschluckt vom Raum. Alles, was nicht unmittelbar vor dir ist, kannst du nur schemenhaft erkennen. Du folgst dem Rauschen. Es ist wesentlich stärker als zuvor. Die Hoffnung auf ein Ankommen treibt dich voran. Mit dem Messgerät in der einen Hand tastest du dich mit der anderen langsam durch einen Raum voller menschlicher Statuen. Sie sind glatt und kalt und erinnern dich an... Alles okay? Boah, ich glaube, ich muss kotzen. Oh. Im Ernst? Mhm. Komm, ich bring dich zum Klo. Lass alles raus. Junge! Boah, die Jalapeno-Chips. Und die Biere. Und eine ganze Packung Raffaello. Ich mach dir mal einen Tee. Oh. Wo hast denn du die Teebeutel versteckt? Wollen wir nicht erst das Stockwerk zu Ende bringen? Ich mach ihm doch nur schnell einen Tee. Was ist denn los mit dir? Wir spielen schon seit über 4 Stunden, fast nonstop. Hast du Kamille? Über der Spüle. Was ist denn das? Warte, ich such's dir raus. Wasserreinigungstabletten. Bis zu 100 Jahre haltbar. Reich an Kalzium. Weißt du von irgendwas, was wir nicht wissen? Oder auf was für einen Untergang bereitest du dich vor? Hier, Kamille, ich habe auch Vanille-Räubusch. Und das? Tactical Food Pack. Reis mit Hähnchen. 40 Gramm Proteine pro Portion. Habe ich beim Bund mitgehen lassen. Lass ruhig. Ich mache den Tee. Kannst dich hinsetzen. Dachte, beim Militär ist der Proviant in so Alukästen. Nicht in so Online-Survival-Shop-Tüten. Es gibt da manchmal so Probepakete, die in der Kaserne rumliegen. Ganz schön viele Probepakete. Willst du auch einen Tee? Ja, Pfefferminz. Mit extra Protein, bitte. Sag mal, machst du deine Arbeit eigentlich immer noch gerne? Beim Bund? Machst du sonst noch eine? Also, in der Kaserne bin ich grundsätzlich gern, ja. Und im Einsatz, ja, da gibt's schon auch viele Momente, wo man merkt, dass man etwas bewirken kann. Wenn man jemanden schützt zum Beispiel, du gehst dann schlafen und weißt, du hast diesem Kroaten heute das Leben gerettet. Aber die Fehler vergisst du nicht. An manche denkst du fast jeden Tag, gehst die vielen kleinen Entscheidungen immer wieder durch, das grausame Warten auf Anweisung. Das gibt es auch, diese Endlosschleifen. Ich bin bestimmt schon über 1000 Mal den Ablauf der Mission Schritt für Schritt durchgegangen. Was denn für eine Mission? Meinst du das letzten Sommer, diesen Anschlag in Mali? Aber im Endeffekt, glaube ich, waren wir alle gefangen in einer Box, in der ab einem gewissen Punkt alles so ablaufen musste, wie es ablief. Ich, die Leute am Boden, der Feind, der Hinterhalt, das Haus mit den Fenstern, die ganze Dramaturgie bis zum Eintreffen der medizinischen Evakuierungshelikopter. Das Einzige, was das alles hätte verhindern können, wäre ein vorzeitiges Ende unseres Einsatzes. Oder dass ich an dem Tag krank gewesen wäre. Dann hätte ich es zumindest nicht gesehen. Eine große Box, ja. Eine Box, in die man uns wie Nebenfiguren gesteckt hat. Wurde das nicht schon mehrfach im Spiel erwähnt? Was? Das mit dem eine Nebenfigur sein. Ich weiß nur, dass innerhalb des Kongresses es auch... Meine Fresse, hat das gut getan. Also das Bad ist verbrannte Erde, damit ihr Bescheid wisst. Fühl mich wie neugeboren. Hier, dein Tee. Danke. Ich glaube, ich lege mich da mal für heute hin. Wir sind gleich fertig. Eine Viertelstunde noch, maximal. Aber ich bin doch eh schon tot. Wirklich nur noch eine Viertelstunde, dann sind wir durch. Lass ihn halt pennen gehen, wenn er doch im Arsch ist. Schon okay. Ich trinke erstmal den Tee hier, danach lege ich mich flach. Wenn ich mich jetzt hinlege, dreht sich eh noch alles. Gut. Also, wir stehen kurz vor dem Ende. Juanita ist unter großen Mühen ins sechste Untergeschoss vorgedrungen. Du bewegst dich zwischen menschlichen Statuen hindurch, die sich mal zu rühren scheinen, mal nicht. Wie eine große Halle voller Schaufensterpuppen. Ah, fuck. Oh, ist das heiß. Ah. Zwischen den Konturen der weißen Statuen siehst du zwei grüne Punkte aufleuchten. Sie bewegen sich von links nach rechts, von oben nach unten, langsam auf dich zu. Oh, was auch immer das ist, ich schieße es präventiv ab. Oh, fuck, ich habe ja dir die Pistole gegeben. Hallo. Eine seltsame Stimme erreicht dich. Die grünen Punkte sind nun höchstens einen Meter von dir entfernt. Scheiße. Langsam erkennst du, es ist ein Roboter. Mit Lampen als Augen und einem elektrischen Seismographen als Mund, der beim Sprechen hypnotische Wellen formt. Der Torso des Roboters ist ein Flickenteppich aus alten Tower-PC-Cases, Aluprofilen und Autoteilen. Ach, was? Er versteckt sich hinter einer der Statuen, als traue er dir nicht. Sind wir schon angekommen? Entschuldigung, ist der real oder nur der nächste Psychotrip? Realität ist das, was nicht verschwindet, wenn man aufhört, daran zu glauben. Ich bin hier. Mhm. Du hast hier nicht zufällig ein Störsignal gesehen? Das Störsignal stammt nicht von mir. Auch ich leide darunter. Gerne würde ich mich öfter mit jemandem unterhalten. Aber jetzt bist du ja da und ich höre dir zu und du hörst mir zu und wir wechseln uns ab beim Reden. Wurdest du von den Leuten hier unten gebaut oder kommst du von oben? Eine Frau namens Glenda Green aus dem Wohnturm Nummer 3 hat mich gebaut. Schon vor einigen Jahren. Für was? Ich sollte tun, wozu sie nicht in der Lage war. Mit ihren eigenen Kindern kommunizieren, eine gesunde Beziehung zu ihnen aufbauen, ein warmes Zuhause schaffen, in das sie gerne zurückkehren. Ich sollte sie fragen, wie es heute in der Schule war. Verständnis zeigen für ihre Wut über die Welt, ihnen Mut zu sprechen. Hoffnungsvolle Geschichten erzählen von Tieren in der Wildnis. Ihre Fragen zum Leben beantworten. Woher weiß ich, was mal aus mir wird? Wie werde ich beliebt? Soll ich unter der Sporttribüne Plastik rauchen? Wie kann ich Geld verdienen? Werde ich jemals jemanden auf den Mund küssen? Warum ist mir ständig so schrecklich langweilig? Wie hießen denn die Kinder? Robin und Packard. Ah. Sagt uns das was? Glaube nicht. Ich sollte ihnen helfen, sich zurechtzufinden, schwierige Dinge zu verarbeiten, die sie beschäftigten. Einmal hatten sie zum Beispiel in den Nachrichten hungernde Kinder gesehen. Ich weiß nicht mehr wo. Und auch wenn es nur ein Sekundenschnipsel war, schleppten sie die Bilder und den Gedanken, dass diesen Kindern niemand half, während sie selbst ein Zuhause hatten und Eiscreme im Gefrierfach, schleppten sie diesen dunklen Gedanken noch viele Tage mit sich rum und wollten immer wieder wissen, was aus den Kindern im Fernsehen geworden ist. Der Mensch will ja anderen helfen. Es braucht viele Jahre, um dieses natürliche Mitgefühl zu unterdrücken. Wie sollte man sonst am Frühstückstisch seinen Orangensaft genießen können, wenn man doch weiß, wie er hergestellt wird? Was war das für eine Frau? Robin. Sie entwickelt heute Coke. Ich meine die Mutter. Glenda war Ingenieurin und verdiente ihr Geld mit Patenten. Vor mir hatte sie bereits mehrere kleinere Roboter gebaut, die ihr mit den Kindern helfen sollten. Glenda wusste, dass sie vieles ihren Kindern nicht vorleben konnte. Wir sprachen oft darüber, wie man aus ihnen Menschen macht mit einem gesunden Verhältnis zu ihren eigenen Emotionen. Ich habe Glenda nur ein einziges Mal weinen sehen. Nach einem Fernsehbeitrag über einen Witwer in Los Angeles namens Mohammed Beniz, der todkranke Waisenkinder bei sich aufnimmt, damit sie nicht alleine sterben müssen, sondern in den Armen von jemandem, der sie liebt. Der Mann sprach von der Einsamkeit der Kinder und von seiner bedingungslosen Zuneigung. Glenda weinte vor dem Fernseher. aber es war, als würde sie mit Absicht weinen, damit ihre Kinder sehen, wie das geht, wie das aussieht. Und wie und warum bist du hier unten gelandet? Leider geriet eine Situation außer Kontrolle und ich tötete aufgrund eines unglücklichen Missverständnisses einen Paketboten, der die Wohnung betreten hatte. Daraufhin hat mich Glenda im Keller vor den Behörden versteckt. Sie selbst wurde festgenommen und verurteilt. Ich blieb alleine zurück und wartete. Irgendwann fing ich schließlich an, den Rest des Gebäudekomplexes zu erkunden. Und bist dann hier unten gelandet? Nicht unmittelbar. Davor habe ich erst noch versehentlich den Kongress gegründet. Entschuldigung? Ich bin geschaffen, um Menschen zu helfen. Das sagte ich ja bereits. Als ich im Unterbau von Rowdy Yates unterwegs war, fand ich diese kleine Gruppe. Sie waren gerade aus ihren Häusern vertrieben worden. Wir kamen ins Gespräch, wobei sie mich allerdings nicht sahen, weil ich durch einen Lüftungsschacht zu ihnen sprach. Denn ich fürchtete, gefunden und zerstört zu werden. Sie hatten viele Fragen an ein ungerechtes Leben. Ich machte ihnen Mut, zeigte Verständnis und erzählte hoffnungsvolle Geschichten von Tieren in der Wildnis. Wir fingen an, uns täglich am selben Ort wiederzutreffen, am Fuß von Wohnturm 1. Nach einigen Wochen kamen mehr Leute dazu und ich stellte schon bald fest, dass sie mich nicht mehr brauchten. Sie sprachen zu sich selbst. Und aus ihren Ratschlägen wurden Ideen. Und aus ihren Ideen Überzeugungen und schon bald Theorien. Wie kann das bitte niemand wissen? Die ursprüngliche Gruppe kam schon bald nicht mehr. Sie hatten sich mit ihrer Vergangenheit versöhnt, Arbeit gefunden. Einer war gestorben. Die, die nach ihnen kamen und das, was sich heute Kongress nennt, habe ich nie gesteuert. Niemand dort kennt meine Stimme. Aber warum jetzt hier unten? Weil mir zu Ohren kam, dass sich in den untersten Geschossen gemarterte Menschen verkrochen hätten. Miami Punk! So ist es. Und hast du sie gefunden? Manche, ja. Und? Viele waren leider Antisemiten. Sie habe ich entfernt. Die, die nicht innerlich verrottet waren, habe ich veranlasst, bestimmte Materialien zu sammeln und sie hier runterzuschleppen. Kupfer, Stahl, aber auch sehr viel Sand. Das heißt, du hast den Flugantrieb gebaut? Nein, sie haben ihn gebaut. Ich habe ihnen nur mit meinem Fachwissen geholfen. Ab dann wurde es ihre eigene Idee. Ich weiß zum Beispiel nicht, wohin sie damit wollen. Sind wir denn schon gelandet? Nope. Wie lang fliegen wir? Seit 6 Tagen. Oh. Und was suchst du hier unten allein? Rache? Die Quelle des Störsignals. Aber eigentlich auch die Antriebe. Die Maschinen sind hier den Flur runter und dann rechts. Kannst du nicht verfehlen. Vorsicht, sehr heiß. Wo finde ich diejenigen, die du zum Bau der Antriebe veranlasst hast? Viele sind wohl wieder nach oben gegangen, haben sich unter die Bewohner gemischt. Einige sind jedoch hier geblieben und beschützen die Antriebe, damit niemand sie anrührt und die Reise gefährdet. Man kann das Ding also steuern. Natürlich. Eine große Inspiration für die Menschen hier unten war ja die Legende des Angriffsmädchens, das mit ihrem selbstgebauten Luftschiff und ihren Freundinnen um die Welt flog, um Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Du kennst vielleicht die erfolgreiche Comicreihe. Was kannst du mir zu den Personen sagen, die die Pilgerfahrten in die Wüste organisiert haben? Menschen voller Hass. Und das Störsignal? Das wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus dem untersten Geschoss gesendet. Das wage ich mich nicht zu betreten. Warum? Zu gruselig. Zu wahrhaftig. Okay, dann gehe ich jetzt mal zu den Antrieben und rede mit denen, die den Komplex fliegen. Bevor mir hier noch der narrative Hahn abgedreht wird. Du hörst jemanden rufen hinter dir. Ria, bist du das? Du drehst dich um. Anna O. taucht zwischen den Statuen auf. Oh. Der Roboter verschwindet sofort wie eine aufgeschreckte Katze in die Dunkelheit. Anna O. starrt dich an. Mit großen Augen. Sie ist blutüberströmt. Das war's, nehme ich an. Das war's. Es gibt keinen Würfel, mit dem du aufhalten könntest, was jetzt passiert. Javier, wir kommen zu dir. Ja. Du betrittst das siebte und letzte Untergeschoss von Rowdy Yates. Es ist ein Mischwald bei Nacht, der dich dort erwartet. Wind weht durch die lichten Kronen, der Mond scheint mystisch durch die Äste der von Borkenkäfern zerfressenen Fichten. Forstwirtschaftliche Maschinen ragen aus dem moosbedeckten Boden. Mit jedem Schritt wird dir kälter. Hinein in den Wald, hinein in deine schlimmsten Ängste, hinein in alles, was du vergraben hast im Laufe deines Lebens. Die Freuden der Jagd. Du bewegst dich durch unwegsames Geäst, stets dem Rauschen des Apparats folgend, als plötzlich die bleiverseuchte Erde unter dir ganz leicht zu beben beginnt. Du blickst zur Seite. Eine aufgescheuchte Herde wilder Huftiere rennt wie eine Lawine durch den Wald. Die Tiere sind auf der Flucht, unkontrolliert und enthemmt. Sie prallen frontal mit den Schädeln gegen die Bäume und fallen bewusstlos zu Boden, reißen sich im Vorbeirennen das Fell an den forstwirtschaftlichen Maschinen auf. So schrecklich ist ihre Furcht. Statt Geweihen haben sie Schwimmnudeln. Vor was fürchten sie sich? Du folgst den weißen Hufspuren, die die Tiere im Waldboden hinterlassen haben. Es ist, als wären sie in Farbe getreten. Die Spuren führen dicht über eine große Brücke, unter der rote Autos verkehren. Sirenen nähern sich aus der Ferne. Du verlierst schon bald jedes Gefühl für Zeit und findest dich irgendwann in einem Nebelfeld wieder, wo du zwischen aufgetürmten, gepressten Metallbrocken hindurchläufst, aus denen Stimmen drängen, aus denen Arme und Beine ragen, die sich nach dir strecken. Das sind Autowracks. Du weißt, wo du dich befindest. Auf der A9, Richtung München, Münchberger Senke. Alter! Es ist Vormittag. In der Senke staut sich der Nebel. Ein Milchzuglaster rast ungebremst heran. Der Fahrer sitzt seit 33 Stunden ohne Pause hinterm Steuer. Er wird später den Fahrtenschreiber manipulieren. In den bunten Metallklumpen sind Menschen gefangen. Auch du, siehst du, bist eingeklemmt auf dem Beifahrersitz und du hörst das Radio ganz klar, wie es weiterläuft, trotz allem. Antenne Bayern. Wir spielen die Hits. Eine Frage, Diego. Nein, ich habe eine wichtige Frage. Findest du es nicht merkwürdig, dass du keinerlei weitere, detailliertere Erinnerungen von diesem Tag hast? Ich war ja erst 5 Jahre alt. Aber wusstest du, dass sich jemand mal die Mühe gemacht hat, Überlebende des Unfalls auf der A9 nach ihren Erinnerungen zu befragen? Und dass ausnahmslos alle berichten, den weißen Milchlastzug gesehen zu haben? Und dass alle verwundert gewesen seien, dass das Radio noch lief? Hey, was laberst du? Keiner der Befragten erinnerte sich an die Farbe des eigenen Autos. Niemand konnte sich erinnern, wohin sie gerade auf dem Weg waren. Niemand erinnerte sich an den anschließenden Krankenhausaufenthalt, an das scheußliche Essen, an das überarbeitete Personal. Alle haben sie die exakt gleichen Bilder vor Augen, wenn sie darüber sprechen. Den Nebel, den weißen Milchlastzug, das Radio. Sind wir jetzt fertig? Löst du jetzt auf, was das alles hier soll? Es fehlt nicht mehr viel. Die Quelle des Störsignales ist ganz nah. Du gehst weiter, wieder in einen dunklen Mischwald hinein. Das Rauschen des Messgeräts wird lauter und lauter und lauter, bis du schließlich auf eine vom Mond beschienene Hütte stößt und aus dem Rauschen eine leise Musik wird. Autos parken vor der Waldhütte. Es brennt Licht. Das Messgerät steht auf Anschlag. Es besteht kein Zweifel. Das ist es. Du näherst dich der Hütte und schaust durch das Fenster hinein. Was siehst du? Was siehst du in dieser Hütte, Javier? Du weißt es längst. Was siehst du? 4 Menschen sitzen an einem Tisch. What the fuck? Was tun sie? Was tun sie? Sie spielen ein Pen and Paper. Und glaubst du, dass wenn ihr euch jetzt umdrehen und den blumenbestickten Vorhang beiseite ziehen würdet, dass dort ein fremder Mann am Fenster stünde? Diego. Groß, schön und von der erbarmungslosen Sonne Floridas gebräunt. Alter, Würdet ihr Javier sehen? Aber, also ist das der ganze Gag vom Game? Dass es sich am Ende als Twisted Psycho-Horrorspiel herausstellt, bei dem der Game Master die Handlung verändert und das Leben der SpielerInnen verwurstet? Ich habe die Geschichte nicht verändert. Das ist ja das Unheimliche. Ach, erzähl doch keinen Scheiß. Das mit der Schweinezucht in Fulda am Anfang, das mit dem Schwimmbad, der poetische Start, auch diese ganzen Doppelungen, das Vereinshaus von nebenan, das genauso aussieht wie das andere, der Schornstein, den Cobra gesehen hat vom Hof seiner Eltern. What? Der Transporthubschrauber, den dieser Rioch gesehen hat, der war doch Soldat. Und dann jetzt nochmal der Unfall auf der A9. Was wäre, wenn ich euch sage, dass Javier und Lars und Juanita vermutlich realer sind als wir, letztlich aber wesensverwandt? Moment mal. Sind wir noch in-game oder hast du den Verstand verloren? Ich möchte, dass ihr euch fragt, wovon habe ich heute Nacht geträumt? Damit beginnt es oft. Ich saß diese Nacht zum Beispiel auf einer gelben Schaukel im Garten. Mein Vater kam zu mir und sagte, es würde der Tag kommen, an dem ich mich fragen würde, was ich mit meinem Leben getan habe. Dann endet der Traum. Okay, entweder du löst das Ganze jetzt auf oder ich verpiss mich. Im Ernst. Es ist so, in Mali lernte ich eine US-Amerikanerin kennen. Sie kam aus Miami und erzählte mir vom Kongress, wo Menschen zusammenkämen, um die Rätsel der Welt zu diskutieren. Nach dem Jungfernflug von Rowdy Yates wurde der Kongress ja ins Internet verlagert. Dort stieß ich auf Bill Ricoeur und eine Subgruppe, die überzeugt ist, dass wir nicht in der wirklichen Wirklichkeit leben. Ist das diese beknackte Simulationstheorie, die Elon Musk droppt? Ich hasse diesen Mann so sehr. Nicht eine Simulation, sondern ein Kunstwerk, das sich täglich weiterentfaltet. Vielleicht ein Film, ein Buch, ein Videospiel. Die Subgruppe widmet sich deshalb dem systematischen, hermeneutischen Auslesen der Welt, also der Suche nach wiederkehrenden Motivketten, sich kreuzenden Handlungssträngen, Verbindungen zwischen Figuren, von denen die meisten ja Nebenfiguren sind. Diego. Hä? Aber was haben deine Internetverschwörungsfreunde mit meinen Erinnerungen an die A9 zu tun? Sie sind generisch auf ein Minimum reduziert, massenhaft reproduziert. Gespinnt. Daher müssen sie nicht detailliert sein. Denn Erinnerungen dienen ja nur dazu, einer Nebenfigur eine interessante Hintergrundgeschichte zu geben. Belit Ilk überlebte den größten Autobahnunfall in der Geschichte der Bundesrepublik. Das klingt doch, als verstecke sich dahinter ein ganzes Leben. So spart man Ressourcen. Und genauso habt ihr doch auch eure Spielcharaktere gebaut. Was meinst du, wie viele Menschen bei der Geschichte über den Anruf nach dem Schwimmunterricht zusammenzucken, weil sie sie genauso erlebt haben? Ich hab dich wirklich gern, Diego. Und wir sind für dich da, wenn du uns brauchst. Aber ich glaube, du solltest dir Hilfe suchen. Das glaube ich auch. Auch ihr spürt es manchmal. Wenn ihr nachts aufwacht und nicht genau wisst, wo ihr seid und warum. Wenn ihr aus dem Bett steigt, durch eure dunkle Wohnung lauft und das Gefühl nicht loswerden könnt, jemand habe alle Gegenstände durch exakte Kopien ausgetauscht. Wahrscheinlich habt ihr es immer als Müdigkeit abgetan. Dabei war eure erste Intuition richtig. Erinnert ihr euch an eure Jugend, an den Alltag? Welche Farbe hatte die Küche eurer Eltern? Wie hieß die Schule, auf die ihr gegangen seid? Hast du schon mal mit jemandem außerhalb des Kongresses darüber gesprochen? Vielleicht jemandem beim Bund? Da gibt's doch bestimmt so vertrauliche Hilfe. Wir sind wirklich nicht die Richtigen dafür. Dass wir Nebenfiguren einer größeren Handlung sind, merkt man unter anderem an unserer Sprache. Wollt ihr es mal hören? Ich habe den Abend auf Band aufgezeichnet. Okay, das ist geisteskrank. Wenn ihr uns zuhört, werdet ihr feststellen, dass unsere Wortwahl, unser Sound inkonsistent ist. Achtet mal darauf. Das springt einem sofort ins Auge und ist sehr typisch für Nebenfiguren, denen ja nur in groben Pinselstrichen eine Identität verliehen wird. Komplett geisteskrank. Vor allem, und hier gibt es wenig Interpretationsspielraum, ist für Komparsen kennzeichnend, dass nur ein begrenztes Wissen über ihre Vergangenheit vorliegt. Zum Beispiel, das Zimmer eurer Eltern war direkt nebenan und die Tür war immer offen. In der Grundschule habt ihr mal hinter dem Hausmeisterschuppen eine tote Katze gefunden. Im Freibad habt ihr mal in die Rutsche gepinkelt. Und den anderen erzählt, ihr hättet sie sterben sehen. Ihr seid im Frühling geboren. Obwohl das nicht stimmte. Ihr träumt oft von einem überwucherten Haus in einer sonst ausgetrockneten Nachbarschaft. Aber ihr mochtet, wie euch alle zuhört. In der Garage sitzt ein Mann und arbeitet. Ihr hattet schon immer ein loses Interesse am Privatleben von Boris Becker. Euer Girokonto bin ich. Ihr rechter großer Zeh hat keinen Nagel. Ihr habt seit eurer Kindheit Angst davor, der Stress. Eines Morgens blind aufzumachen. Junge, du bist komplett im Arsch. Geht auf. Es fühlt sich gut an. Es ist die Illusion unserer Einzigartigkeit, die uns abhält, Erfahrungen, die wir persönlich nennen, als Symptome zu lesen. Meine Giro-PIN ist wirklich 2-3-2-3. Meine nicht. Diese Attribute, wir nennen sie Tokens, sind zufällig verteilt. Wir gehen davon aus, dass es nicht mehr als 2.000 bis 3.000 gibt. Deshalb ist die Frage nach dem Traum so wichtig. Denn es gibt unserem aktuellen Kenntnisstand nach nur 32 Träume, die Nebenfiguren erleben. Du bist fertig. Ich kenne tatsächlich den Traum mit dem Haus. Gesteht es euch ein. Befreit euch von der Vorstellung, wichtig zu sein. Von der Illusion, Entscheidungen treffen zu müssen. Nie wieder. Es geht um nichts. Wir sind egal. Niemand liest die Zeilen, die uns gewidmet sind, zweimal. Nie mehr Zweifel und Sorge. Nie mehr Vergleiche und Privatbesitz. Nie wieder Gespräche über Freizeitbeschäftigungen. Nie wieder Verblendung und Werbung. Nie mehr Enttäuschung. Nie wieder unlösbare Aufgaben und Unsicherheit. Nie wieder Streit, nie wieder Verpflichtungen. Nie mehr Ablenkungen, nie mehr Schuldgefühle, nie mehr Verabredungen. Nie mehr Langeweile und Angst vor Langeweile. Nie wieder Hypotheken. Nie wieder neue Produkte und Zinsen. Nie mehr Sehnsucht. Nie wieder Androhungen. Nie wieder Preise. Und Strafen und Zwang. Nie wieder Tattoos. Nie mehr Fortschritt und nie wieder Zukunft. Nie wieder Arbeitslosigkeit. Nie wieder Wettkampf und Wahlkampf und Wahlen. Und Nachdenken über Arbeitslosigkeit. Die Plakate politischer Vertreter. Nie wieder organisierte Scham. Nie mehr eingeblendete Hotlines. Nie wieder organisiertes Verbrechen. Nie mehr Mode. Nie wieder Männer mit gefärbten Haaren. Nie wieder anstehende Schlangen. Nie wieder Herrschaft durch Formulare. Nie mehr das Rausbringen des. Nie mehr Kampf um Anerkennung. Nie mit Protest, nie wieder Rat, nie mehr Schwamm, nie wieder Deutschland, nie wieder Gespräch und reich zu traurig. Es ist eine Lüge, dass wir alle etwas Besonderes sind. Dass wir eine Wahl haben. Die Pfade sind in Wirklichkeit Schienen. Okay, das reicht, wir gehen. Ich nehme euch mit, ich kann noch fahren. Dinge, die uns passieren, darüber haben wir kaum Macht. Meinst du damit die Mission? Welche Mission? Was geht ab? Bin ich immer noch besoffen? Ich weiß, es ist schmerzhaft, wenn man damit konfrontiert wird. Aber wenn ihr euch darauf einlasst, werdet ihr spüren, wie tausende Tonnen Ballast von euch fallen. Ich finde meinen Autoschlüssel nicht. Glaubt mir, es stellt sich eine unwirkliche Ruhe ein, wenn man mit der Wahrheit seinen Frieden gefunden hat. Ich hatte den zu 100% in meiner Jackentasche. Vielleicht beim Rauchengehen rausgefallen? Was ist auf dieser Mission passiert, Diego? Nichts. Was nicht auch tausenden anderen genauso passiert sein soll. Eine austauschbare Erinnerung über Gewalt und Krieg und Schuld. Mir ist schlecht. Diego, wo ist mein Autoschlüssel? Wir können diese Box erst verlassen, wenn geschehen ist, was geschehen muss. Okay, scheiß drauf. Cobra, wir nehmen dein Auto. Ich will hier weg. Vorne. Im Rucksack. Nicht da. Wo sind die Autoschlüssel? Das wäre doch ein interessantes Ende. Für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Für dich. Und für dich. Für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich. Und für dich.